Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Omae News hielt die Direktion Südgyeongsang des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas am 21. Januar in Changwon im Bezirk Südgyeongsang eine politische Kundgebung ab und erklärte einen Kampf der gesamten Bevölkerung. Die Organisation hob hervor, sie erkläre einen Kampf der gesamten Bevölkerung für die Beseitigung der Überrechte und Missstände der Baguenhae-Regierung, die Demokratie, das Volksleben, den Frieden und die Wiedervereinigung des Landes. Am 25. Februar, an dem sich der Amtsantritt der Präsidentin Baguenhae zum vierten Male jähre, werde man einen groß angelegten, intensiven Kampf führen. Und den Meldungen aus Südkorea zufolge beriefen das Kampfkomitee Songju gegen die Staatsstationierung, das Maßnahmekomitee der Bewohner der Stadt Kimchon gegen die Staatsstationierung und das Notmaßnahmekomitee für die Verteidigung der heiligen Städte vom Won-Buddhismus Songju am 20. Januar in der Halle für politische Diskussion im Parlament eine Pressekonferenz ein und kritisierten das südkoreanische Parlament, dem Projekt der Regierung für die Stationierung von Thaat stillschweigend zusieht.